Der Blick auf die Uhr, ist es 5:08. Hier ist das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan Heinemann. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Den Reichstag stürmen und die Demokratie in Deutschland stürzen. Das soll das Ziel einer Gruppe von Reichsbürgern gewesen sein. Seit heute steht die Gruppe um den mutmaßlichen Anführer Prinz Royce in Frankfurt vor Gericht. Es ist der größte Prozess, den die Stadt je gesehen hat. Unser FFH-Reporter vor Ort hat mit Beobachtern gesprochen, was ihr erster Eindruck heute war. Man ist überrascht, dass das Wahrheit ist, dass es so etwas tatsächlich gibt, so eine Umsturz-Ideen. Das habe ich immer für Geschichte für verrückt gehalten, also dass es nicht existent ist. Ich bin schon ein bisschen verwundert, was da Leute mit ihrem Hirn anstellen. Das hat ja jeder so ein Hirn im Kopf, aber was da manche mitmachen, das ist schon erstaunlich. Naja, mulmiges Gefühl, sicher ein Stück weit, aber auch der Glaube an die deutsche Justiz. Und der Vorsitzende Richter macht den Eindruck, als ob er das im Griff hat. Busstreiks heute und auch morgen noch bei uns in Hessen. In vielen Städten und Gemeinden bleiben die Busse der privaten Unternehmen deshalb in den Depots. Verdi fordert im aktuellen Tarifstreit für die rund 6.000 Beschäftigten unter anderem 8,5% mehr Lohn und 3.000 Euro Inflationsausgleich. Die Arbeitgeber sagen, das ist nicht finanzierbar. Ein Toter und über 50 Verletzte bei einem Flug von London nach Singapur. Die Boeing war in heftige Turbulenzen geraten. Dabei habe ein 73-jähriger Brite einen Herzinfarkt erlitten. 7 Menschen seien weiter in kritischem Zustand, berichtet die BBC. Die Maschine wurde nach dem Vorfall nach Bangkok umgeleitet. Sie haben einem Häftling beim Arztbesuch zur Flucht verholfen. Dafür hat das Amtsgericht Ludwigshafen einen Mann und eine Frau zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der 21-jährige Bruder hatte bei der Tat am Klinikum mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Anschließend rasten beide auf dem Roller davon. Die 24-jährige Mitarbeiterin der JVA Mannheim hatte eine Liebesbeziehung zu dem 25-Jährigen. Sie half bei der Planung und Umsetzung der Flucht. Hat ein Jäger in Haunetal aus Versehen 2 Pferde erschossen? In diesem Fall ermittelt gerade die Polizei. FFH-Reporterin Eva-Maria Lauber. Als die Halterin der Pferde morgens auf die Koppel kommt, macht sie eine schlimme Entdeckung. Eine Stute und ein Wallach liegen tot im Gras, beide haben Schussverletzungen. Zeugen berichten an der Polizei, dass sie nachts Schussgeräusche gehört haben. Bei den Ermittlungen finden die Beamten heraus, dass ein Jäger 2 Fehlschüsse auf Wildtiere abgegeben haben soll. Ob diese Schüsse die Pferde getroffen haben, ist noch unklar. Die Polizei geht bislang jedenfalls nicht davon aus, dass die Tiere absichtlich erschossen wurden. Eva-Maria Lauber, Haunetal. Und jetzt der FFH-Staub. Pilot mit Tobias Radloff. Und dann gucken wir auf die Straßen. Gleich 20 Uhr, liebe Autofahrer. Erstmal die A3 Frankfurt-Köln zwischen Bad Camberg und Limburg Süd. Da immer noch die Bergungsarbeiten nach einem Unfall auf der rechten Spur. In Sachen Stau und stockender Verkehr ist es überschaubar. Dann die A7 Kassel-Fulda. Da haben wir jetzt eine Vollsperrung frisch reinbekommen. Es gab hier einen Unfall mit gleich mehreren Fahrzeugen. Zwischen dem Dreikassel Süd und Guxhagen geht gerade nichts mehr. Da kommen sie nicht mehr vorbei. Sind 2 Kilometer Stau auch schon. Deswegen unser Tipp, wenn Sie von der A7 kommen, fahren Sie am besten ab dem Kreuz Kassel-Mitte über die A49 runter nach Schwalmstadt. Und wer von der A44 kommt, fährt am besten ab dem Kreuz Kassel-West ebenfalls über die A49 runter in Richtung Schwalmstadt und von dort aus entsprechend über Land. Das geht aber, kann sehr schnell gehen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Dann wieder zurück auf die entsprechenden Autobahnen, je nachdem, wo sie lang wollen. A44 Kassel-Dortmund zwischen Diemelstadt und Marsberg, da auch noch eine ungesicherte Unfallstelle, die uns erreicht hat. Bitte besonders vorsichtig fahren. Und dann noch die Vollsperrung im Vogelsbergkreis. Die gilt immer noch zwischen Altenhain und Ulrichsteinfeldkrücken. Da gab es einen Unfall, die Vollsperrung gilt immer noch für beide Richtungen. Hier ein Rettungshubschrauber auch noch im Einsatz. Das Gebiet bitte weiträumig umfahren. Wo auch immer Sie unterwegs sind, kommen Sie gut und sicher an, sobald sich natürlich was tut auf der A7 mit der Vollsperrung. Sagen wir sofort hier Bescheid. FFH, das Wetter. Vereinzelt sind noch dicke Gewitter in Hessen unterwegs. Das wird jetzt aber im Laufe der Nacht später dann auch trockener. Nicht nur, dass es sich beruhigt. Dennoch bleibt es wolkig und das bei 10 bis 14 Grad. Morgen legen wir dann auch erstmal los mit vielen dicken Wolken, oft auch Schauer. Später beruhigt sich's und das bei maximal 22 Grad.